herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Woche 23, 2012. Datenschnuppern heißt die Folge. Ihr könnt euch schon denken, geht klar um das, was in der Presse in den letzten Tagen oder die ganze letzte Woche eigentlich schon ganz groß zu lesen war. Ja, die Datenspionage der USA. Und da möchte ich mich heute mal ein bisschen genauer damit befassen. Wie oft habe ich hier schon über Cloud-Dienste und so weiter gesprochen, ja, und es ist jetzt schwierig im Moment zu vermitteln, ja, warum Cloud-Dienste nach wie vor das Beste sind, was dem Fortschritt passieren kann. Denn das Problem ist, dass neun große Firmen, unter anderem Facebook, Apple, Google, genannt wurden, ja, die eben halt auch Cloud-Dienste anbieten und die, so laut einem Bericht des Guardian, eben überwacht werden, eine Schnittstelle haben sollen, ja, damit die NSA quasi ungehindert Zugang erlangen kann auf die Daten, auf die Inhalte, auf die personenbezogenen Daten und auch eben auf die Daten, die abgelegt werden durch eben diese Schnittstelle. Prism soll das Programm beziehungsweise also diese Aktion heißen. Ja, erste Stellungnahmen waren klipp und klar. Googles Larry Page hat in einer, wie ich finde, dramatischen Stellungnahme klipp und klar diese Anschuldigungen von sich gewiesen und ihm sei so etwas nicht bekannt und Google wird auf keinen Fall eine solche Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ähnliches hat auch Facebook gesagt, und da übrigens Microsoft war auch davon betroffen, hätte ich schon fast nicht mehr zu den Großen hinzugerechnet, aber natürlich ist es einer von den großen Anbietern auch im Cloud-Space-Bereich und da wurde natürlich Microsoft auch genannt. Also im Prinzip sind alle davon betroffen, die eben eine gewisse Größe haben. Ja. Und dieses Dementi, dieses heftige Dementi teilweise auch, das zeigt eigentlich, dass hier offenbar was gemacht wurde, von dem auch die Firmen keine Ahnung hatten. Ich glaube jedenfalls Larry Page und auch Mark Zuckerberg, dass sie davon nichts gewusst haben, sich offiziell an diesen Projekten auch nicht beteiligen. Ja, alles andere wäre sinnlos für diese Firmen. Und beide Firmen, vor allem Google, hat eigentlich deutlich gezeigt, dass sie gegen einzelne Anfragen sogar auch mal gerichtlich vorgehen und diese eben so nicht einfach so erfüllen, hier ist eine Anfrage, jetzt wollen wir an die Daten, sondern das geht auch durchaus mal vor Gericht und Google wartet bis zur Herausgabe der Daten, bis eben ein Gerichtsurteil dazu vorliegt. Auch das ist natürlich eine Sache. Klar müssen sich die Firmen an die entsprechende Gesetzeslage halten. Ja. Die eigentliche Sache ist natürlich, die Frage ist natürlich, werden denn jetzt die Daten, also ob jetzt die Firmen davon wussten oder nicht, das ist die eine Seite. Spielt ja im Prinzip gar keine Rolle, ja, weil werden die Daten jetzt nun ausspioniert von den USA oder nicht? Ja, ich nenne jetzt einfach mal die USA, weil eins wurde ja von der Rede klar, Obama hat ja auch eine Stellungnahme dazu gegeben und übrigens auch gesagt, dass es Prism tatsächlich gibt. Ob jetzt mit oder ohne Erkenntnis der Firmen, es spielt keine Rolle. Es gibt so ein Programm. Und es gibt auch Echelon. Das steht fest. Ja, das steht fest. Und es wurde auch hier klipp und klar gesagt, dass keine US-Bürger mit da ausspioniert werden. Und da und das praktisch das FISA, das ist so eine, wenn man so will, eine Kontrollstelle, eine juristische, die ist ja auch dafür zuständig, für Ausländer zu überwachen, und zwar im Ausland. Ja. Übrigens auch ein oder der Hauptaufgabenbereich der NSA, nicht etwa die eigenen Bürger zu bewachen und zu bespitzeln. Da gibt es natürlich eine große Diskussion in den USA, ob das denn auch tatsächlich so gehandhabt wird oder ob nicht die NSA und dieses Programm jetzt auch die US-Bürger bespitzeln. Nur, es wehrt sich da keiner, wenn es heißt, ja gut, die Ausländer in anderen Ländern werden da überwacht zum Schutz der USA. Da wird überhaupt nicht dagegen gefragt. Ja. Allerdings sollten die Menschen außerhalb der USA sich fragen, ja, was kann man dagegen tun? Ist das tatsächlich so? Und das ist ein großer Skandal, wie ich finde. Ja. Ich meine, gewusst haben wir es ja im Prinzip alle. Ja. Und meine Position war auch dementsprechend, keiner wird sich dafür interessieren, wenn man eine Excel-Tabelle anlegt, ja, auf Google Drive, das, was weiß ich, die Spritkosten verwaltet, ja, oder was weiß ich, irgendwie unwichtige Dokumente oder Werbebroschüren ablegt, Informationsbroschüren ablegt, einscannt, ablegt, irgendwo im Cloud-Speicher oder seine eigene Musik, ja, legt man dort ab. Die NSA wird sich darauf garantiert nicht damit beschäftigen, ja. Solange, und jetzt kommt da die Einschränkung und die Gefahr, solange man nicht in Verdacht gerät. Aber in Verdacht geraten kann man relativ schnell, auch unbegründet in Verdacht. Und dann wird eben hier die ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Was hat man für Nachteile? Prinzipiell erstmal keine. Aber ja, der Geschmack ist schon ziemlich bitter, was da dann übrig bleibt, wenn man hier sich ausspioniert fühlt von einer fremden Nation. Ja, und da sind nicht so sehr dann jetzt die Bürger aufgerufen, was dagegen zu tun, das muss ich auch mal sagen, sondern unsere Regierung ist aufgerufen, da was zu tun. Die Regierungen der Welt, der anderen Länder, die bespitzelt werden, die müssen jetzt harte Maßnahmen ergreifen, um die Ausspionierung einer fremden Nation, eines fremden Geheimdienstes massiv zu behindern und zu unterbinden. Ja. Notfalls auch mit drastischen Maßnahmen. Man kann sich natürlich jetzt schon an einer Hand abzählen, dass es das wahrscheinlich so nicht passieren wird. Ja. Frau Merkel wird mit Obama, wenn wir Glück haben, vielleicht am 19. Juni kurz reden, das ansprechen. Dann wird sichergestellt werden, dass nur Terroristen oder Gefährder für die USA hier betroffen sind und dann ist alles gut und okay. Nur um herauszufinden, wer eben der Terrorist oder Gefährder ist, müssen erstmal eben alle überwacht werden. Und das geht eben nun nicht. Ja? Nicht nach unseren Gesetzen. Ja. Also die Konsequenz, klar, ne? Macht man sich legt man sich alles schön zurück, keine Cloud-Dienste mehr in den USA nutzen, am besten gar keine Cloud-Dienste mehr nutzen, am besten dafür sorgen, dass auch Gmail und so weiter nicht mehr genutzt wird und alles schön brav lokal ablegen, ja, und wenn dann sowieso nur auf deutschen Diensten vertrauen oder europäischen Diensten und dann ist alles schon gut. Humbug, sage ich dann nur, Humbug. Wir müssen uns den Realitäten stellen. Es gibt keine Schutzmaßnahmen dagegen. Es gibt keine Schutzmaßnahmen. Generell, sobald wir mit dem Internet verbunden sind und Daten über das Internet übertragen, werden diese Daten gelockt. Und zwar, und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern das sind Realitäten, das ist Fakt, das weiß man eigentlich nicht erst seit Prism. Nur die normalen Leute haben das offenbar erst seit Prism so richtig verstanden. Ja. Wie gesagt, das Echelon-Projekt, das protokolliert die Datenströme mit weltweit, mit riesigen Anlagen, die übrigens auch in Deutschland sind. Diese Echelon-Anlagen sind auch in Deutschland. Und von diesen einzelnen Ländern werden massive Spionageangriffe geführt. auf die Daten, auf die Informationen, die eben so durch den Äther wandern. Und jetzt könnte man in letzter Konsequenz sagen, ja, dann ist die Konsequenz klar, kein Internet mehr. Ja, ich meine, so blöd wäre es nicht, da zurück in die Steinzeit, kein Internet mehr. Falsch! Denn eins wurde klar, dieses Projekt Prism beispielsweise, und es zählt in noch größerer Weise auch für das Echolon-Projekt, wirkt auch auf die Telefone. Und schließlich war das ja auch eins der ausschlaggebenden Gründe, wie das überhaupt zutage kam, dass nämlich auch die private Telefonkommunikation überwacht wird. So. Und das sind Realitäten, die sind bekannt, die wussten nicht nur Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker sind Dummlaberer, muss ich ganz klar sagen. Idioten, tut mir leid, das ist so, die vor lauter Verschwörungen nicht die Realität sehen. Ja? Und die Realitäten waren ja klar. Dass das gemacht wird, ist klar. Das machen Geheimdienste schon seit Hunderten von Jahren. Ja? Das wird so gemacht, das wird angewendet, das ist ein Fakt, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Das ist das Ziel jedes Geheimdienstes, maximal Informationen zu sammeln. So. Die USA kann das sehr gut, weil die USA einen sehr großen Einfluss haben. Wenn eben in einem anderen Land Bestimmungen dagegen gehen, ja, dann nimmt sich die USA eben das Recht trotzdem heraus, illegalerweise, weil es eben nicht illegal ist im eigenen Land, in den USA. Das machen übrigens andere Länder genauso, die souverän sind. Die spionieren auch die USA aus. Ja, die USA hat da natürlich sehr, sehr stark was dagegen und prangert das auch an. Sie selbst machen das aber auch. Klar, man selbst ist immer auf der richtigen Seite. Ja, das sieht das aus. Und das sind eben Fakten, das sind Tatsachen. Und nicht nur die USA, wie gesagt, macht das, sondern eben auch andere Länder. Was kann man also dagegen tun? Ich sag's klipp und klar, nichts. Nur die Regierung kann was dagegen tun, wenn sie eben hier massiv einschreitet, Druck ausübt, ja, und mit Gegenmaßnahmen diese Spionageangriffe, meiner Meinung nach, ja, beendet. Das sind Cyberattacken, wie es so schön im Englischen heißt, ja, bei den Amerikanern, ja, wenn die Chinesen mal wieder irgendwo eindringen in die Systeme der USA, sind es Cyberattacken. Und hier ist es dann eben Projekt Prism. Ja. Das sind Angriffe auf fremde Länder, die eben dann auch entsprechend Resonanz in der Politik hervorrufen müssen. Und es muss ganz klar gesagt werden, bis hierhin und nicht weiter, wer unsere Bürger ausspionieren will, der greift unsere Integrität an, der greift unser Cyberspace an, der greift uns an. Und dann muss eben was dagegen getan werden. Diplomatisch Druck ausgeübt werden. Anders geht's nicht. Weil technisch gesehen, klar, man kann Counter-Espionage machen. Das heißt also im Prinzip Abwehrmaßnahmen und gegen Spionage betreiben, ja. So, wie gesagt, so funktioniert das schon seit vielen, vielen Jahren, zehnten Jahrhunderten. Die Maßnahmen, wie man die eindämmen könnte, das wird, ja, das wird eine schwierige Sache, weil eben die USA sehr viel Einfluss haben, sehr verwurzelt sind in die Technologien. Ja, wie gesagt, da müsste man ja erstmal die USA anweisen, die Echelon-Station in Deutschland zu schließen. Ja, das wäre beispielsweise schon ein großer Schritt, würde aber die Spionage in Deutschland durch die US-Amerikaner eben nicht eindämmen, hundertprozentig. Etwas stören vielleicht. Dass dann natürlich die Beziehungen, die deutsch-amerikanische Beziehungen, ja, so gut wie beendet wären erstmal, das dürfte ja klar sein. Ja, dann zählen wir dann zur Achse des Bösen. Und deswegen wird halt abgewogen in der Politik, was eben angemessen ist und was nicht. Der User hier kann zwar auch abwägen, was angemessen ist und zwar nicht, nur schützen kann er sich nicht dagegen. Und die Leute, die eben denken, dass ihr Offline, also ihr Offline-System ist vielleicht einigermaßen sicher, aber ihr ihr lokales System, die lokalen Daten, die gespeichert sind, ja, sicher sind. Das ist nicht der Fall. Ob man Cloud Space benutzt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, in lokale Systeme einzudringen, über den Browser, über Schadsoftware, über beispielsweise auch, was Deutschland macht, über den Bundestrojaner. Ja, das strebt Deutschland auch an, dass eben Trojaner installiert werden auf den Rechnern von Personen, ja, Verdächtigen, eventuell verdächtigen Personen. Und dann kann eben das BKA beispielsweise Zugriff auf diese Dateien nehmen. Wenn aber eben NSA und Co. schon so einen großen Einfluss haben, dann werden diese eben auch auf den Rechnern, wenn sie wirklich an Daten rankommen wollen, ja, dann wäre es überhaupt kein Problem, an lokale Daten auf den Rechnern ranzukommen. Es würde vielleicht einige Leute geben, die ihr System perfekt konfiguriert haben, total abgeschottet haben, sicher gemacht haben, ja, dass das vielleicht zu 99% unterbunden würde. Hundertprozentiger Schutz gibt es ja nicht, das weiß jeder. Und jeder, der das behauptet, der hat keine Ahnung. Ja, muss man ganz auch mal ganz klar sagen. Aber er kann schon sein System dicht machen. Nur da, das kann nicht jeder. Das muss, da muss man schon ziemlich viel sich damit beschäftigen und auch einen riesen Aufwand betreiben. Ich habe es oft schon gesagt. Ich habe einen Bekannter, der hat sein System auch sehr stark abgeschottet eine Zeit lang. Ja. Ja, nur das Problem ist, dass der kaum noch was machen konnte. Der konnte auch nicht mal mehr Battlefield spielen, ja. Und das war noch das Battlefield 1. Ja? Da musste er immer schnell alles die Hardware-Firewall umkonfigurieren, ja, verschiedene Systemprogramme beenden und so weiter, nur um Battlefield spielen zu können. Das ist einfach Blödsinn. Eigentlich ist es so, dass wir in einer freien demokratischen Gesellschaft es nicht notwendig haben müssen, Daten zu verschlüsseln. Das wird nämlich als oft auch eben auch hier vorgebracht. Ja, dann muss man eben seine Daten verschlüsseln, egal ob lokal oder in der Cloud. Lokal bringt es auch nur minimal was, ja, denn man muss die Daten lokal ja auch benutzen, also muss man sie auch entschlüsseln. Und sobald man sie eben entschlüsselt hat, wäre eben diese Daten wieder anfällig auf von Zugriffen eben oder durch Zugriffe eben von diesen Schadprogrammen, die ich eben schon gesagt habe. Klar, die Cloud macht es natürlich etwas einfacher, weil die Daten sind schon im Netz. Da kann man nichts mehr schützen, außer eben man verschlüsselt die Daten. Man kann durch die Verschlüsselung von Daten einiges gewinnen. Ja. Nur man muss sich aber auch mal die Frage stellen, in einem freien Land, in einer Demokratie, muss man da wirklich seine Daten verschlüsseln? Wenn man seine nicht strafrelevanten Daten verschlüsseln muss, ja, weil man Angst hat, ausspioniert zu werden, dann ist die Freiheit am Hintern. Ganz einfach. Ja, das ist auch das, was mich an diesem Tor-Projekt zum Beispiel gestört hat. Klar, man kann mit Tor surfen und kann dann die meisten Sachen anonym machen, die meisten Sachen eben ohne Angst, dass man eben gefunden wird, machen. Aber Moment mal, wieso will man dann eigentlich nicht gefunden werden? Wieso hat man denn eigentlich Angst? Wieso muss man denn Angst haben? Wenn man in dem Staat, in dem man wohnt, Angst hat, dann ist es kein freier Staat mehr. Es sei denn, und da ist natürlich das wieder das Argument, das ich nur sehr ungern bringe, wenn man natürlich nichts Illegales macht, klar. Das ist natürlich relativ, weil was heute legal ist, ist morgen vielleicht illegal, ja. Heute können wir unsere Meinung noch einigermaßen frei äußern, ja. Ob man morgen für diese Meinung, die man äußert, nicht ins Gefängnis muss, ja, das ist wieder eine andere Frage. Das wissen wir nicht. Deswegen gibt's halt Leute, die sind sehr, sehr vorsichtig. Nur so kann man eben nicht agieren. So kann man nicht agieren. Schon hat man seine Freiheit schon verloren. Ja. Und es ist eben nicht die Lösung, seine Daten zu verschlüsseln, sondern es muss die Lösung sein, dafür zu sorgen, damit, dass man seine Daten nicht mehr verschlüsseln muss und dass die Daten trotzdem sicher sind vor den Regierungen. Hier zeigt es auch mal wieder, was ich immer gesagt habe, wenn Google etwas weiß, wo man sein Einverständnis gibt dafür, damit man zum Beispiel ein besserer Service bekommt, ja, damit man zum Beispiel weiß, ich gehe donnerstags oder freitags dorthin regelmäßig, also möchte ich auch bitte, dass mir Google Now sagt, regelmäßig am Freitag, ob es auf dieser Strecke, die ich gleich fahren wird, Google weiß, ich werde die Strecke gleich fahren, ja, mir dann zum Beispiel die Verkehrsinformationen gibt, damit ich rechtzeitig losfahren kann. Das ist etwas, davon habe ich was. Und das ist etwas, das kann ich beenden. Ich sage, nein, jetzt möchte ich nicht mehr haben, dass Google diese Daten verwendet. Klick da drauf. Oder ich schalte mein GPS-Empfang beispielsweise aus und dann kann da Google auch nichts mehr machen. Fertig. Ja? Gut. Was ich nicht ausschalten kann, ist eben der Datenhunger der Regierung. Ich kann den Datenhunger von Google abschalten, indem ich wähle, dass ich Google nicht mehr benutze. Oder dass ich Facebook nicht mehr benutze. Oder dass ich Twitter nicht mehr benutze. Aber ich kann nicht aufhören, die Regierung nicht mehr zu benutzen, das Land nicht mehr zu benutzen, weil wir in dem Land wohnen. Niemand kann uns schützen vor der Regierung, außer eben unsere demokratischen Instrumente. Man selbst kann sich nicht schützen vor der Regierung. Man muss sich auf die anderen verlassen, dass man geschützt wird. Ja. Und hier hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren eben viel zu viel Aufmerksamkeit gelegt wird auf die Firmen, auf die Privatfirmen, wo jeder seine Daten freiwillig abgibt. Ja. Statt sich auf die Regierung zu kontrollieren, bei denen man keine Opt-out-Funktion hat, um seine Daten preiszugeben. Also, was tun? Keine Panik. Ja. Was hat sich geändert? Nichts. Die Daten werden seit vielen Jahren kontrolliert. Echelon, Prism oder was für Projekte es auch da immer gibt. Ja. Die USA macht das. Dagegen muss man was unternehmen. Dagegen muss die Regierung was unternehmen. Sonst kann sich der Bürger nicht mehr geschützt fühlen, auch durch die eigene Regierung, vor fremden Regierungen, vor fremder Spionage. Dann gibt praktisch unsere Politik die Bürger frei zum Ausspionieren und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ja. Ganz klar, da muss was dagegen gemacht werden. Ja. Das möchte ich nicht kleinreden, im Gegenteil. Aber es ist nicht angebracht, jetzt komplett auszurasten, alle Daten in der Cloud zu löschen oder das ganze Cloud-System oder Internet in Frage zu stellen. Wie gesagt, es ist nicht nur das Internet betroffen von Prism, auch Telefonate und andere Daten, ja, auch persönliche Daten, die irgendwo bei irgendjemand gespeichert sind und es ist heute unmöglich, dass Daten nicht mehr irgendwo gespeichert sind und Echelon-Systeme kommen auch an Regierungssysteme ran. Also sobald man gemeldet ist am Einwohnermeldeamt, könnte theoretisch auch darüber Daten abgefragt werden. Teilweise gibt es ja sogar Abkommen zwischen den einzelnen Nationen, die diese Daten sogar bereitwillig, freiwillig hergibt. Beispielsweise, wenn man in ein Flugzeug steigt, da gibt es einen Vertrag mit den USA, dass dann alle möglichen Daten dieser Person übermittelt werden. Unter anderem sogar, was die Person denn so isst, ob sie zum Beispiel was bestellt hat im Flugzeug, das halal ist, ja, also das okay für Muslime, um es mal so salopp zu übersetzen, ja. Sicherlich nicht korrekt übersetzt, aber ja. Und dann eben daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, ja. Das ist auch Realität, das wurde gemacht, das wurde hochoffiziell abgesegnet, das ist beschlossen worden, das wird gemacht, also man kann sich da im Prinzip nicht so wehren, nur eben wehren, dass man eben auch zeigt hier, man verlangt von der Regierung, dass dagegen etwas gemacht wird. Ja, und notfalls eben auch ein Machtwort sprechen und sagen, massiv, ja, und hier ganz klar sagen, das ist verboten, das geht nicht. Und wer, die Nation, die das trotzdem macht, macht sich strafbar und greift unsere Bürger an. Gut, das ist das, mache ich weiter Cloud-Dienste? Selbstverständlich, bei Google, bei allen möglichen Diensten, Dropbox, allen möglichen, die auch die, wo überwacht wurden, ja, oder wo genannt wurden hier, dass sie mit dem Projekt Prism da direkt Zugriff hätten. Ganz einfach, warum? Weil die Daten für die NSA nicht relevant sind, jedenfalls noch nicht relevant sind. Also habe ich da keine Panik dagegen, aber ich werde massiv dagegen mich wehren, dass eben eine andere Nation meine Daten ausspäht. Ja. Und dabei gibt es für mich auch keinen Unterschied, ob die Server in den USA liegen oder in Deutschland liegen. Übrigens gibt es auch technisch keinen Unterschied, ob die USA das ausspielen oder nicht. Denn die Root-Server sind längst alle angezapft. Ja, und die Verschlüsselungen, die heutzutage benutzt werden, SSL-Verschlüsselungen, da bin ich eigentlich fast sicher, dass bei der NSA solche Daten ohne größere Probleme entschlüsselt werden können, ja, weil dort eben eine geballte Rechenpower zur Verfügung steht. Das sind natürlich Spekulationen, aber ich gehe einfach davon aus und davon muss man ausgehen, ja, genauso wie man eben davon ausgehen musste schon die ganze Zeit, dass eben Geheimdienste die Daten überwachen. Nur, wie gesagt, Geheimdienste überwachen die Daten. Ja, Geheimdienste. Und da muss man natürlich sich halt fragen, ist man Ziel des Geheimdienstes? Fällt man in so ein Raster? Ja, hat der Geheimdienst Grund, einem da ans Bein zu pinkeln? Ja, und dann muss ich wohl sagen, also 99,9% der normalen Bürger oder der Bürger, für die muss die Antwort heißen, nein. Ja, nein. Und ja, ich habe keinen Rat. Ich kann nur sagen, was ich selbst mache, ich werde ganz normal weitermachen. Es hat für mich keinerlei negativen Touch gegeben, der Cloud. Ja, warum auch? Aber akzeptieren einfach so tue ich das nicht. Es ist aber keine Lösung, wenn man jetzt die Cloud vor den Cloud-Diensten oder vor diesen Anbietern, die genannt wurden, flüchtet. Denn es gibt keinen Ort, zu dem man hinflüchten könnte. Auch nicht, wenn man die Daten lokal aufbewahrt. Um noch zwei andere Sachen jetzt heute reinzubringen. Ich habe ja jetzt fast hier 30 Minuten darüber geredet, aber ich glaube, es war auch wert, dass man darüber mal was sagt. Ich interessiere mich auch sehr, sehr stark für eure Meinung. Also was haltet ihr davon? Würde mich wirklich sehr stark interessieren. Schreibt mal in den Kommentaren auf Google Plus beispielsweise oder auf dem Blog, was ihr darüber denkt. Und als zweites Thema heute, Software-Patentrolle sollten sich warm anziehen. Ihr stoßt nur kurz umreißen. Also das war eine andere Nachricht, die mich interessiert hat. Und übrigens auch schon wieder was von Obama. Mensch! Ja, tatsächlich. Patentrolle wird es nämlich jetzt langsam, aber sicher ein bisschen an den Kragen gehen, wie es aussieht. Ja, die Schlinge zieht sich langsam zu, denn Präsident Obama hat hier gesagt, ganz klar, dass es so nicht mehr weitergeht, denn der Verlust für die Firmen durch solche Patentrolle sind groß. Meiner Meinung nach gehört zu den Patentrollen eben auch Microsoft und Apple. Ja, insbesondere. Oh, und auch Oracle beispielsweise. Und dass eben diese Firmen eben so nicht mehr weitermachen können, das scheint hier Obama eben auch klar zu machen. Er nennt natürlich keine Firmen beim Namen, aber es geht hier eben um diese Leute, die Innovationen versuchen zu unterdrücken, um eben Kohle abzuzocken. Ja. Eben Patentrolle genannt, die teilweise auch sehr strittige, triviale Patente haben und dann andere Firmen nach dem Erfolg einer Firma wohlgemerkt, komischerweise erst dann, wenn Milliarden damit gescheffelt wurden, dann melden auf einmal diese Patentrolle ihre Einsprüche an und sagen, ja, Moment mal, ja, wir haben ein Patent für das und das, ja, für was weiß ich, Slide to Unlock, und jetzt möchten wir hier Geld haben, Schadensersatz und alles, ja, damit die anderen Firmen da geschröpft werden. Und meiner Meinung nach ist das natürlich ein Anti-Konkurrenzverhalten, da ganz klar. Ziel ist es hier, die Konkurrenz entweder fertig zu machen oder eben um rein Geld abzuziehen, ja, Geld abzuzocken. Und hier diesen Firmen, die eben auch manchmal Patente horten, ja, um dann eben bei gegebener Zeit loszuschlagen, dass diese Firmen also diese Instrumente eben weggenommen bekommen, dass die das einfach so nicht mehr machen können, weil es eben die amerikanische Wirtschaft viele, viele Millionen, teilweise Milliarden kostet, in beispielsweise im Tech-Bereich, ja, und dass das eben unbedingt verhindert werden muss, dass es so weitergeht wie bisher, weil heutzutage geben die Firmen oftmals mehr Geld aus wegen Patentklagen als für Innovationen. Und ja, das kann nicht sein. Schließlich soll ja der Kunde geschützt werden durch die Patente, nicht die geldgierigen Säcke. Entschuldigung, das ist immer das Deutlichste. Gibt es ein Erwachen? Auch im Urheberrecht soll sich was ändern. Das hat der baden-württembergische Verbraucherminister Alexander Bonde hier gesagt. Er fordert ein unabdingbares Nutzerrecht für die Privatkopie. Und das ist mal eine schöne, deutliche Aussage. Die Privatkopie gibt es, die Privatkopie ist am Leben, die Privatkopie ist legal, ja, nur die Privatkopie ist von allen möglichen Seiten momentan unter Beschuss, wird immer weiter eingeschränkt durch Musik- und Filmindustrie, durch Kampagnen, die schon fast schäbig sind, ja, die einem die Zornesröte ins Gesicht treiben. Und das Schlimme ist noch, die Leute, die keine Ahnung haben, die glauben das dann auch noch und meinen, es wäre so, ja, dass wenn man was weiß ich, sich irgendwo ein Lied aufnimmt, dass es dann schon illegal ist. Das tut mir leid, das Recht hat man noch. Ja. Aber hier wird eben gefordert, dass es ein ganz klares Recht dafür gibt und dass auch die Firmen nicht mehr das verhindern dürfen, sich eine Privatkopie quasi zu machen. Das heißt, durch zum Beispiel Kopierschütze und so weiter. Es muss gewährleistet sein, dass der Kunde für sich selbst eine Privatkopie machen darf. Ja, das muss gewährleistet sein. Wenn einem das Recht da genommen wird, durch eben zum Beispiel Mechanismen, die das verhindern, das geht einfach so nicht mehr. So jedenfalls hier die Meinung von immer mehr Leuten, und es finde diesen Vorstoß von dem Verbraucherminister sehr, sehr gut. Natürlich wird das nicht unbedingt auf Zuspruch stoßen bei den entsprechenden Content-Firmen, ja. Aber wir alle wissen ja, dass es hier so nicht weitergehen kann. Ja. Und wenn ich dann so Sprüche höre wie von Olaf Zimmermann, ja, die Masse ist nicht kreativ, als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, dann kann ich nur sagen, wach mal auf, geh mal ins Internet und guck dir das mal an, ja, und dann wirst du sehen, die Masse ist kreativer als viele von diesen hochdotierten Idioten, ja, die irgendwas an die Leinwand klatschen, was an die Leinwand schmeißen und das Ding dann versuchen für eine halbe Milliarde zu verkaufen, ja. Ich bin total überzogen, ich weiß, das ist total daneben, ja, das ist total überzogen, aber ja, im Prinzip, ja? Und die Masse ist sehr wohl kreativ, denn die Masse ist die Welt und das Internet repräsentiert die Welt und dort ist die Masse, die eben auch solche wie beispielsweise Internet-Memes produziert, ja, die teilweise sehr viel populärer sind als die Werke, die dann hier versucht werden geschützt zu werden, ja. Also es wäre nicht das erste Mal, wo zum Beispiel ein schwacher Song, ja, der überhaupt keinen großen Anklang findet, auf einmal durch ein Internet-Meme riesen Erfolg hat, ja. Durch die Veränderungen, Remixes beispielsweise, oder auch eben Ergänzungen, ja, durch die Masse, YouTube beispielsweise, und dann eben erfolgreich sein. Und dann werden solche Videos gesperrt, weil sie gegen Copyright verstoßen. Genau, das ist nicht die Zukunft. Das steht fest. Gut, jetzt habe ich jede Menge kritische Themen heute behandelt und dementsprechend entfällt heute auch mal, ne, das Lustige da am Schluss. Ne? Wobei, naja, lustig. Eigentlich kann man alles heute auch von der lustigen Seite aus sehen. Ja? Geht tatsächlich. Aber dennoch ist die Rios-Wochensicht damit am Ende für diese Folge. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, eigene Artikel habt und insbesondere heute mal eure Kommentare, wie gesagt, gefragt, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr in dem Dropdown-Menü dann den entsprechenden Punkt Rios Wochensicht. Oder auch per E-Mail könnt ihr mir was schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com mit Y Rio. Ne? Und alle Links und Infos zu dieser Sendung findet ihr auch im Internet unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!